Hi-Fi Club Night. Los geht's.

21.30 Uhr, HR3 Radioservice. Sperrung der Bundesstraße 42, Wiesbaden-Rüdesheim in beiden Richtungen, zwischen Östrich-Winkel und Geisenheim wegen Fahrbahnüberflutungen. Stadtverkehr Frankfurt im Kreuzungsbereich Friedberger Landstraße, Radbeilstraße, Behinderung wegen Ausfalls der Ampelanlage bis voraussichtlich Montag. Sven Veth in der HR3 Club Night. HR3 Club Night mit Sven Veth. Ich bin heute nicht in Köln, ich mache heute meine Frankfurt-Runde. Thank you. 22 Uhr HR3 Radioservice. Sperrung der Bundesstraße 42 Wiesbaden-Rüdesheim. In beiden Richtungen zwischen Östrich-Winkel und Geisenheim wegen Fahrbahnüberflutung. HR3 Club Night mit Sven Feeth. We'll be right back. 22.30 Uhr, HR3 Radioservice. Sperrung der Bundesstraße 42, Wiesbaden-Rüdesheim. In beiden Richtungen zwischen Österreich-Winkel und Geisenheim wegen Fahrbahnüberflutung. Thank you.

We'll be right back. We'll be right back. 23:01 HR3 Radioservice. Sperrung der Bundesstraße 42 Wiesbaden-Rüdesheim in beiden Richtungen zwischen Östrich-Winkel und Geisenheim wegen Fahrbahnüberflutung. Hier eine Suchmeldung. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Seit heute Morgen 8 Uhr wird der 87-jährige Fritz Zeuchtmann aus Darmstadt vermisst. Er ist ca. 1,72 Meter groß und ist begleitet mit einer braunen Lederjacke mit Pelzkragen, einer beigen Hose, braunen Schuhen und trägt einen braunen Hut. Der 87-Jährige ist vermutlich nicht in der Lage, sich zu orientieren. Hinweise bitte an die Polizei in Darmstadt oder eine andere Polizeidienststelle. In den Michael-Baracken, Michael Barracks spielt heute Abend LFO live. Der Duck ist heute im Omen. DJ Duke aus New York spielt morgen in Excess. Und ich bin immer noch da. Oh, We'll be right back.

Thank you.

bei Club Night mit Sven Veth. Ich sag jetzt mal Tschüss. Also heute Abend im Omen, der Duck in Michael Barrex spielt heute Nacht LFO live. Und DJ Duke aus New York, House DJ, spielt morgen Abend in Excess. Also Rave On und Tschüss.